damit Ashanti nicht noch einmal Gefahr lief, von reitlustigen Feriengästen ausgeliehen zu werden, üben Kornfeldern. Mittendrin entdeckten sie die roten Dächer von Kirin. Schließlich näherten sie sich der Küstenstadt New Haven und flogen hoch über Straßen und Plätze hinweg bis zum Kranken. Widerstrebend folgte Bianca, Wendy und Oliver in den Stall. Sie sattelten Miss Dixie, Tropic und Prinz und ritten in die Nacht hinaus. Wuschel brauchten sie nicht zu rufen, er folgte ihnen unaufgefordert.